fliegt zu seinem Nest, er will zu seinen Kleinen. Ich male ihn mit Kopf und Schwanz, mit Flügeln und zwei Beinen. Ich selbst bin auch auf meinem Bild ganz oben auf der Leiter. Du stehst und hältst die Leiter fest, sonst wag ich mich nicht weiter. Jetzt schließ ich meine Augen zu. Die Hände sind nun leer. Ich schau mein Bild noch einmal an.